Als vor 20 Jahren Maus, A Survivor's Tale von Art Spiegelman erschien, ahnte niemand, dass damit im Comic eine große Wende einsetzen würde. Mit der Graphic Novel begann sich langsam nämlich vor 20 Jahren vielleicht ein literarisches Format durchzusetzen, das ganz neue Stoffe, wie man erstmal denken mag, Biografien, historische Ereignisse, vielleicht auch politische oder soziale Kämpfe zeigen konnte. Doch diese Entwicklung, also dass ganz neue Themen eigentlich comicwürdig wurden, blieb zwiespältig, war schon immer zwiespältig und ist es wahrscheinlich heute noch. Löste sie nicht zuletzt, damals wie auch schon bei Art Spiegelmans Werk, die Underground-Comics ab, deren Ablehnung von gesellschaftlichen Verhältnissen sehr viel drastischer früher vielleicht zum Ausdruck kam. Mit der Graphic Novel ist der Comic von einem Medium proletarisierter Erfahrung, wie es Olaf Rahm mir so ein bisschen beschrieben hatte, vielleicht aufgestiegen zu sowas wie einem Medium der mittelständischen, postfordistisch differenzierten Subjektivität, könnte man zugespitzt formulieren. Die Freiheit des Erzählens, die in der Loslösung von den eng gesteckten Genregrenzen der Comichefte mit ihren Superhelden damals, mit den Horrorstories und mit irgendwelchen Western-Schmonzetten sicherlich steckte, geht mit einer strukturellen Bejahung des gesellschaftlichen Status quo einher, so sehr der im Einzelnen kritisiert werden mag in Comic oder in Graphic Novels heute. Art Spiegelman beispielsweise hatte damals noch in seiner sehr komplexen Bildsprache mit der Maus den von nationalsozialistischen Fotografien dominierten Blick auf den Holocaust ins Blick genommen und stellte so eine direkte Intervention dar, wenn man sagen kann, worauf wir wahrscheinlich gleich nochmal näher eingehen werden und überhaupt versuchen, das zu verstehen, was darunter zu verstehen ist. Und hat sich quasi eingeschrieben und eigentlich auch interveniert in sowas wie den Erinnerungsdiskurs. Dies ging mit einem, und die Strategien aber eines politisch subversiven Comics, wie man das vielleicht bei dem Maus noch feststellen kann, ging vielleicht verloren, wäre so ein bisschen die These. Und das wollen wir aber heute mit dem im Gespräch mit Olaf Rahm ein bisschen näher analysieren. Deswegen übergebe ich ganz offen mit einer Eingangsfrage. Das Besondere an Spiegelmans Maus war und ist ja überhaupt erstmal die Thematisierung oder die Darstellung des Holocausts, oder so ist es sozusagen eigentlich immer das Thema. Damals noch mit verschiedenen Verboten belegt worden, also der Comic, vor allem aufgrund der Darstellung des Hakenkreuzes in dem Comic, scheint es sich heute als fester Bestandteil der Comic- oder Graphic-Novel-Szene etabliert zu haben, den Nationalsozialismus und Auschwitz zu thematisieren. Und auch vor Spiegelmans Intervention, vor dem Comic Maus, gab es ja eigentlich bereits Darstellungen von NS im Comic und auch das Thema Auschwitz war gar nicht so tabu. Aber was macht so ein bisschen das Politische und das Besondere aus an der Maus? Erste Frage an Olaf Rahm. Ja, es ist, also so tabu ist ja relativ, also als Spiegelman um 77, 78 angefangen hat, an dem Projekt zu arbeiten, hat eigentlich die Fernsehserie Holocaust, sowohl den Begriff für das Ereignis der Vernichtung der Juden populär gemacht, als auch überhaupt das historische Geschehen sozusagen weithin sichtbar. Und eine der Besonderheiten von Maus ist auf jeden Fall, dass es sich den Sprechort sozusagen oder den Diskursort selber schaffen musste. Also Spiegelman war natürlich ermutigt, durch die Serie Holocaust, beziehungsweise ermutigt und angespornt, weil er natürlich eine andere Version erzählen wollte als eine, also für alle, die Serie kennen, das ist erstmal so sehr in so einem melodramatischen Genre erzählt. Also Vorgeschichte ist, die erst Roots gedreht wurde als Fernsehserie, also über die Sklaverei in Amerika und dann kam die Serie Holocaust, weil es ihm auch ein ganz gut, also sozusagen das wurde so ähnlich gedacht. Was nichts über die Serie heißt, die ist eigentlich wirklich ganz interessant. Ein Spiegelman, der ja aus dem Underground kam, du hast das erwähnt, tatsächlich, da zeige ich auch noch gleich ein paar Bilder, sich einen eigenen Ort schaffen musste, nämlich die Zeitschrift Raw. Das war ein großformatiges Magazin, das so ein bisschen aus den Slots in den Zeitschriftenläden rausfallen sollte. Das hat er, das zeichnet sich dadurch aus, französische Zeichner in den USA bekannt zu machen, wie Jacques Tardy zum Beispiel. Und zum anderen eben einen bestimmten amerikanischen Underground, der eben nicht mehr sozusagen diesen bestimmten Underground-Konventionen folgen wollte. Das ist die zweite Zeitschrift, die Spiegelman gemacht hat. Die erste war, neben vielen Heften, war Arcade, wo sie auch schon versucht haben, sozusagen eigentlich aus diesem Underground-Idiom rauszukommen. Damit aber relativ schnell, das hat er mit Bill Griffiths zusammen gemacht, relativ schnell gescheitert sind. Und das Absurde eigentlich an Raw ist, dass das Maus da drin quasi in einem kleineren Format als Heft sozusagen erschienen ist. Also hier ist das aus Raw Nummer 4 die dritte Folge. Es ist sozusagen kapitelweise erschienen, also wie ein Fortsetzungsroman. Und Spiegelman hat auch ursprünglich gar nicht vorgehabt, Maus in zwei Bänden zu veröffentlichen, sondern wollte eigentlich das Ganze in einem Band fertigstellen und dann veröffentlichen. Dann ist aber 1986 Spielberg mit Feivel, der Mauswanderer, herausgekommen. Und Spiegelman hatte Sorge, dass diese Metapher oder überhaupt den Holocaust mit einem Tierbild zu erzählen, dass das sozusagen dann ihm abhanden kommt oder dann quasi, also musste seinen diskursiven Moment setzen und deshalb hat er eben 1986 dann den ersten Band veröffentlicht, übrigens vor 25 Jahren, von daher ist es so ein doppeltes Ereignis eigentlich. Vor 20 Jahren ist Band 2 erschienen, vor 25 Jahren Band 1, hat er das sozusagen dann schon veröffentlicht. Man muss bedenken, dass du hast es ja angedeutet, dass Comics zu dem Zeitpunkt wirklich im Underground Kurzgeschichten heißt oder gesammelte Kurzgeschichten wie Justin Greens Autobiografie Binky Brown meets Holy Virgin Mary. Und das tatsächlich, also ein bekanntes Beispiel aus der Zeit, was für sozusagen ein anderes Format ist, wäre eben Contract with God, das ist auch von Ende der 70er Jahre von Will Eisner. Das sind aber auch so vier Kurzgeschichten. Das ist sozusagen längst noch nicht das, was Spiegelman für nötig hält, um die Geschichte seines Vaters zu erzählen. Das heißt, er musste sozusagen einen Ort finden, der zugleich eigentlich oder aus seinem Verständnis des Comics raus immer noch an so einer Low-Bro-Culture, also mit der er arbeitet. Können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und andererseits trotzdem auch so einen bestimmten, natürlich sozusagen so eine Feuilleton-Perspektive haben muss, damit er überhaupt sozusagen einen Veröffentlichungsort hat. Und das vielleicht auch nur anekdotisch, er hat jetzt in Metamaus, was eben sozusagen nochmal ein Buch über Maus ist, freundlicherweise die Ablehnung von dem ersten Band Maus, also von den Verlagen, zugänglich gemacht. Und das ist schon total interessant zu sehen, wie sehr, also tatsächlich irgendwie so, es hat dem einen Verlag zugesagt und ich glaube so 30 abgesagt. Und die Argumente dieser 30 Verlage sind eben Wahnsinn, also so die ganzen Vorurteile, die man sich dann auch so vorstellen kann, werden da auch aufgebracht. Und die Vorurteile kommen natürlich auch daher, dass das Spiegelman in so Kontexten veröffentlicht hat, wie hier Funny Animals, das ist von 1972, das Cover ist von Robert Crumb und ich zeige kurz mal so zwei Strips aus diesem Comic, damit man so ein bisschen den Humor sieht. Das geht um eine großgewachsene Henne, die von zwei Katzen, ihr seht es, in der oberen Zeile geköpft werden wird, weil sie eben essen wollen. Man sieht, der eine hat schon so eine Kochmütze auf. Und dann der untere Panel, die untere Zeile ist aus dem Ende dieses Comics, wo die beiden dann von einer anderen Frau einfach niedergetreten werden. Das heißt, das ist verhältnismäßig drastischer Humor. Der sozusagen auch nicht sonderlich, also jetzt, der schon seine Subtilitäten hat, aber man muss sie entdecken. Und in so einem Kontext zeigt Spiegelman seine erste Version von Maus, das sind drei Seiten, 1972. Und wenn man das zusammenschaut, ist es schon natürlich auch so eine Frage, wie funktioniert eigentlich, also gerade dieser sehr laxe Umgang mit Gewalt, dann im Verhältnis zur Geschichte des Holocaust. Und Spiegelman nimmt eigentlich eine ganz zynische Position erstmal ein, indem er den Holocaust, aber nicht zynisch, sozusagen realistisch, aber gleichzeitig in so einem Kontext dann doch auch zynisch, indem er ihm sozusagen das als Gute-Nacht-Geschichte inszeniert, eben wo der Vater seinem Sohn Mickey in dem Fall, eben also Rego Park, New York, stimmt schon. Also das ist sozusagen autobiografisch, also bleibt sozusagen in dieser autobiografischen Tradition des Underground, dass eigene Geschichten relevant werden, aber zugleich wird es eben verschoben und die ganze Katz-Maus-Metapher ist sozusagen sehr, also wie man an dem nächsten Bild schon sieht, tatsächlich jetzt nicht unbedingt historisch gedacht, dass das wird noch stärker, wenn man dann hier zum Mauschwitz kommt, wo das dann, also in dem fast so was Karlauerhaftes hat, also vom Wort her, weil dann hinten auch diese industriell anmutende, dieser Leichenberg, dieses industriell anmutende Bild zitiert, die beiden, die den Körper da ziehen, das ist ein Foto aus Dachau, was da zitiert wird, ein relativ bekanntes, und dann geht der Sohn zu Bett. Also es gibt da, ist natürlich sozusagen, lebt von dieser Spannung. Und daraus musste sich aber natürlich Maus sozusagen, also erstmal von diesem Kontext, also musste Spiegelman sich sozusagen in einem gewissen Maße lösen, weil das tatsächlich, also glaube ich, Also weil genau die Frage gewesen wäre, wie kann man eigentlich die Geschichte des Holocaust unter Bedingungen des von so einem Underground oder so einem zynischen Underground-Humor erzählen? Das wäre sozusagen die eine Schnittstelle. Die zweite Schnittstelle ist und das, ich weiß nicht, das vielleicht kennt es der eine oder der andere, ist ein Comic aus den 50er Jahren und mit dem möchte ich kurz sozusagen zeigen oder daran erinnern, dass Maus sehr stark auf sehr genrehaften Erzählweisen trotzdem basiert. In dem Fall ist es in Impact erschienen, das ist nach dem Comics Code, also nach der Kampagne gegen Horror-Comics unter anderem, unter vielen Verlagen, den Entertaining-Comics. Die Geschichte war ursprünglich für einen der Horror-Comics vorgesehen und die haben so eine neue Serie gegründet, die ist dann Impact. Die Struktur ist aber keine klassische Horrorgeschichte. Wir sehen hier Karl Reismann, der in die U-Bahn geht. Er wird so angesprochen, erinnerst du dich? Und dann passiert etwas Unheimliches, someone getting on. Und dann ist der Text, also es ist bei EC immer gerne, dass Bild und Text fast eins zu eins sind, was sozusagen diesen Horror-Effekt verstärken soll. Man liest sich dann so ein und die Bilder und der Text verdichten sich sozusagen zusammen. Also hier ist ein then down deep inside you feel this chill, the cold chill, the chill of death und weiter. Und so wird's. You can't stand it, you do look up and you see him. Also wo tatsächlich fast so eine, also der Leser natürlich auch sozusagen Reismann anschaut und so eine Begegnung gibt. Diese Begegnung erzeugt bei ihm dann Erinnerungen, von denen wir nicht wissen, wie sie passiert sind, also what happened to you, Carl, when were you caught up in this tide, when did you first see Belsen Concentration Camp, und das Bild, das ist sicher den meisten bekannt, das ist von Buck Morse, jetzt komme ich, nee, wie heißt sie? Margaret Bourke White, ich zeige es auch nochmal hier in der Version von Boris Lurie, der in den 60er Jahren Bild das Bild sozusagen als Druckversion im New Yorker, als Illustration von einem Bericht von Hannah Arendt über Eichmann in Jerusalem genommen hat, um selber Buchenwald-Überlebenden dann drumherum Pin-Ups geklebt hat. Und das ist das sozusagen, also die Geschichte, die von 55 ist, wie gesagt, zitiert dieses Bild als bekanntes Bild, damit man sozusagen als Leser der Geschichte das identifizieren kann. Und tatsächlich Karl, intuitiv erstmal, auch wenn were you caught up by this tide, natürlich so eine ambivalente Formulierung ist, also welche Welle es ist, ob es jetzt die Welle von Gefangennahmen ist, das erfahren wir nicht. Es wird auch für 55 durchaus nicht selbstverständlich the awful smell of the guest chambers erwähnt, auch hier, aber die Darstellung keineswegs historisch sozusagen nach historischen Vorbildern. Dass man das so nebeneinander hält, ist so klar, die haben sich jetzt nicht vorher Fotos angeschaut, sondern die haben einfach das sozusagen gezeigt, weil es eben auch für sie in so einer, wie gesagt, wir sind hier in einem populären, also die haben damit sehr, das waren hohe Auflagen, die haben viel Geld damit verdienen wollen und so. Gleichzeitig aber natürlich eine Geschichte thematisieren, die als Horrorgeschichte sich lesen lässt. Nebenbei, ich habe die Zeichner gar nicht genannt, das ist Bernard Krigstein und Al Feldstein. Bei Krigstein bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber Feldstein ist auf jeden Fall so zweite Generation eingewanderte jüdische Amerikaner. Das Ganze mündet, ihr ahnt es schon durch meine Andeutung, darin, dass auch der Fremde, der übrigens namenlos bleibt, Reismann erkennt. Reismann, it's you. Und dass Gott im Himmel deutet an, dass Reismann durchaus nicht als Opfer in Bergen-Belsen oder in Buchenwald war. Und wir erfahren dann, der Unbekannte verfolgt ihn, dass er der ihn verfolgt, der Überlebende ist und Reismann der Commander, also der Kommandant des Camps. Und damit natürlich der Horror, das Interessante an der Geschichte, dass sie aus Reismanns Perspektive erzählt wird, der Horror erstes ist, man trifft sozusagen jemanden, mit dem man eine Vergangenheit, aber der eigentliche Horror ist natürlich, dass Leute wie Reismann unerkannt in der New Yorker U-Bahn sich aufhalten. Die Geschichte endet dann ganz, ganz lakonisch. Reismann fällt in der Verfolgung vor eine einfahrende U-Bahn und der Überlebende erklärt, dass er den Mann nicht gekannt hätte und auch nicht wüsste, warum er da vor die U-Bahn gefallen wäre. Das, wie gesagt, als nochmal, es hat so einen Comic gegeben, aber und es hat eben natürlich eine ganze Tradition von Comics, aber es ist eben auch doch sehr rar gesät bis Maus, das muss man deutlich sagen, was es an Comics gegeben hat. Und tatsächlich ist aber sozusagen die Referenz zu so etwas dann schon nicht unentscheidend, weil sie sich, wie ich sagen würde, doch vom Großteil der heute zum Beispiel der neueren Graphic Novel Produktion unterscheidet. Also nämlich tatsächlich ein sehr, sehr präziser Zugriff auf die Geschichte der Comics. Und der dritte, wir sind immer auch bei der Besonderheit und der Publizität von Maus, das dritte wäre tatsächlich, dass ich schon denke, dass das eben eine Transformation von populärer Kultur in Geschichtserzählung ist, und das ist natürlich vor allem an dem Bild der Mausfigur nochmal zu verfolgen. Hier ist eine Lithografie von 1992, die Mickey Maus und Maus heißt. Also Maus einmal als deutsches Maus geschrieben und einmal als amerikanisches, wo wir den Zeichner in einem Selbstporträt sehen mit dieser Mausmaske oder diesem Mausgesicht. Im Hintergrund die Mickey Maus, die sozusagen alles überstrahlt, und vor sich eben die Maus, und wo klar ist, er weiß eigentlich nicht, wo er hingehört, oder es ist so fast so eine Hamlet-Situation. Und tatsächlich haben wir es in Maus, wenn man so möchte, mit einer doppelten Maskierung zu tun. Also die Maskierung ist einmal, dass natürlich die Masken der Comicgeschichte sind, also die unter anderem eben die Maske, also wenn man Mickey Maus als Maske versteht, und da gibt es gute Gründe für, wird sozusagen diese Maskierung fortgesetzt, und zugleich ist es natürlich werden in den Masken, das wäre meine These, wird der Antisemitismus, also der Vernichtungsantisemitismus oder Lösungsantisemitismus der Nazis reflektiert. Was Spiegelman hier macht, und das ist, denke ich, das Aufregende, ist, dass er das, was in Comics fast im ganzen 20. Jahrhundert lesbar ist, also nämlich die Ambivalenz des Stereotyps als einerseits natürlich die gesellschaftlichen Stereotypien oder das Ticketdenken reproduzierendes und gleichzeitig aber auch, indem die sozusagen als serielle Bilder ausgestellt werden, genau diese Stereotype reflektierendes Medium. Und Spiegelman nutzt sozusagen diese reflexive Seite in seinem Comic. Und ich könnte, die Frage ist, wenn ich jetzt schon so lange spreche, man könnte das sozusagen jetzt nochmal sozusagen an Mickey Maus kurz ein bisschen verfolgen. Spiegelman hat das selber sehr deutlich gesagt, indem er hier bei Ken Jacobs im Seminar, also Ken Jacobs zeichnet wieder im Seminar, die Minstrels durchnimmt und dann Mickey Maus sozusagen als Bezug zum Minstrel nimmt, wie er sagt hier, als Al Jolson mit großen Ohren. Ich weiß nicht, ob Al Jolson bekannt ist der Jazz-Singer. Das Heureka ist übrigens, weil Spiegelman da die Idee zu Maus hat, das ist dann sozusagen, wie er das in das Porträt des Künstlers als junger, was auch immer, nochmal darstellt. Und es bezieht sich eben auf Al Jolson hier rechts, der ein Jazzsinger, einen jüdischen Sänger, Sohn eines Kantors spielt, von dem verstoßen wird, weil er eben doch lieber Broadway-Musicals singt, unter anderem eben in Blackface. Und ein Film, den ich wirklich sehr empfehlen kann, weil es dann eben natürlich sich zuspitzt, Karriere oder das Kohl Nitre in der Synagoge singen. Und und der Vater liegt natürlich im Sterben, deshalb kann der Vater es nicht singen. Wie auch immer, natürlich die Tradition des Blackface, also die rassistische Tradition des Blackface in der Mickey Maus aufgenommen wird und tatsächlich dann im Laufe der Jahre sozusagen geweißt wird, also fast unsichtbar wird in den frühen Mickey Maus, aber deutlich sichtbar, oft auch mit sozusagen jüdischen Konnotationen gesehen wurde. Und jeder, der ich vermute, die meisten haben mal Maus mal gelesen, ist ja vorne dieses eine Zitat aus dem Pommerschen Landesanzeiger oder wo auch immer, wo nochmal nieder mit der Mickey Maus und Mickey Maus als jüdische Figur identifiziert wird. Die zugleich aber eben sozusagen auf die durchaus auch also die Verbindung von Blackface, von der Maskierung, die sozusagen rassistisch einen Rassismus ausstellt, gleichzeitig aber auch immer ambivalent ist. Es gibt genug jüdische Komiker, die mit Afroamerikanern auf der Bühne in Blackface standen und dann genauso zu verschiedene Scherze gemacht haben. Entscheidend ist das, was Spiegelman ja erstmal aufnimmt, ganz einfach ist natürlich das Katz-Maus-Verhältnis, das sozusagen unterschiedlichst anzuschauen ist. Ich habe hier jetzt einmal ein Bild nochmal von Mickey Und Kater Carlo, der im Übrigen auch gerne Zigarre raucht und so als Kapitalist gekennzeichnet wird, aber das ist eine andere Geschichte. Mickey Mouse auf jeden Fall als so kleinere, die sich gegen den größeren und auch mal oft mächtigeren erstmal Kater Carlo zu wehren weiß und dann ihn eben oft genug in seine Schranken weist. Und das ist auf jeden Fall eine Tradition, die man genauso mitdenken muss wie fast noch wichtiger George Harriman hier mit Crazy Cat, einer Katze, die sozusagen die Naturverhältnisse, die bei Disney wiederhergestellt sind, also die große Katze jagt die kleine Maus, ist es hier so, dass hier die Maus der Katze Steine an den Kopf wirft und der Hund dann die Maus ins Gefängnis steckt. Und das Ganze aber in einem Modus, wie zu sehen ist, wo das Gezeichnete selbst sich als Gezeichnetes immer noch mal mit ausstellt. Auch Crazy Cat ist so eine Blackface-Figur, hat einen ganz starken Vaudeville- und Minstrel-Bezug und es wird ganz viel mit so Wortspielen gearbeitet und ist tatsächlich sozusagen in seiner ganzen Ambivalenz dann aber sehr schwer lesbar. Es ist also nicht sozusagen, also man müsste sich das schon sehr genau anschauen. Also hier zum Beispiel bei der Seite ist es so, dass die Stinktiere Nord und Süd gerne bei einem Mitbewohner von Coconino County, wie das dort heißt, Heimat finden würden und dann ist es Crazy Cat, die diese beiden aufnimmt und ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, and so charity to whom Mammon erects super temples finds sanctuary in the heart of the proletariat. In the heart. Und dann hören wir eben, and so they lived happy ever afterwards. Also wo klar ist, dass auch Crazy Cats Herkunft in dem Fall tatsächlich ausdrücklich proletarisch gekennzeichnet wird. Es gibt dann unendlich viele verschiedene Mickey-Versionen. Hier sind die Tijuana Bibles in einem Band, den Spiegelmann mit rausgegeben hat, wo es sozusagen so eine Mickey-Sex-Parodie gibt, wo ich den Plot jetzt gar nicht erzählen will. Ach, na gut, also das ist so, dass ihr seht, dass das Mickey Donald zum Essen einlädt. Also Minnie hat Donald zum Essen eingeladen, Mickey überträgt die Nachricht. Mickey und Minnie sind früh abends, er sagt auch, er soll nicht zu spät kommen. Donald sagt, naja, auf jeden Fall bin ich pünktlich. Dann gibt es ein Panel, das ich ein bisschen größer gemacht habe, wo er sagt dann, also wo sozusagen der Geschlechtsakt angebahnt wird, bei dem sie dann von Donald im dritten Bild rechts, wenn es zu sehen ist, überrascht werden, der tatsächlich wahnsinnig erschreckt ist darüber, man weiß nicht genau worüber. Auf jeden Fall beschimpfen er und Mickey sich dann entsprechend. Bei Mickey hängt dann der Schwanz auch so ein bisschen aus der Hose. Und Minnie löst das Problem, indem sie mit Donald in die Küche geht, wo er ihr dann, wie er sagt, ein Ei in den Hintern legt. Und zum Schluss sagt er, I have no hard feelings anymore. Und Mickey Mouse weiß nicht so recht, was da passiert ist. Und tatsächlich ist es natürlich, man sieht, dass es nicht jetzt darum geht, gut gezeichnet zu sein, sondern es wird fast so merkwürdig, also dass das Künstliche dieser Tiere wird sozusagen auch nochmal in die Sexualität übertragen. Das sind wichtige Voraussetzungen für, man muss bedenken, dass dann ab den 50ern eben Sex in Comics nicht mehr vorkommt und der Underground quasi in Bezug auf diese Hefte und auch gerade auf das schlecht gezeichnete dieser Hefte natürlich dann sich seine Bestände wiederentdeckt und genau das ist natürlich ein Moment, der für Spiegelmann auch ausgesprochen wichtig ist. Genauso wie hier Mickey Rodent, eine Geschichte von Bill Elder aus Mad. Und Mad ist, ich habe das vorhin angedeutet, wie Impact nach dem Comics Code erschienen. Also sozusagen die EC-Leute, die eben Horror-Comics gemacht haben, haben gedacht, okay, wir müssen jetzt was machen, was anders funktioniert. Also machen wir was Lustiges. Und haben unter anderem eben so Parodien, Genre-Parodien gemacht, das wofür Comics immer eigentlich sehr geeignet sind. Und in dem Fall eine Mickey-Maus-Parodie, man sieht hinten rechts, wie jemand, weil er keine Handschuhe trägt, das ist in Disneyland natürlich verboten, weil da alle sozusagen in so einem Vaudeville-Modus die ganze Zeit durch die Gegend gehen. Das ist ein Humor, der sich selber auch sozusagen in seinen Referenzen nochmal sieht. Hier haben wir Donald, der badet und Darnold natürlich heißt und ich wollte kurz darauf hinweisen, dass er sagt, look, food hunting, position no head und kommt damit auf einen anderen wichtigen Zeichner für Spiegelmann, nämlich auf Karl Barks, der eine Geschichte über eine, wie heißt denn das, so eine Fernsehquiz-Show gemacht hat, wo Donald total gut vorbereitet hingeht und aber immer, wie man sieht, am Reden gehindert wird, um seine Neffen zu briefen. die dann eben immer mit No Feed und das Ganze endet, also er muss dann die Niagara, die Wassermenge, die in Niagara-Fall hinunterfällt, aufsagen. Das kann er sogar, also es gibt eine ganze Seite, wo er die aufzählt und die Moderatoren, er hat den Gewinn so gut wie sicher, aber dann kann er eben wählen zwischen Geld und einem Dreirad und das ist dann das letzte Bild. Und das ist natürlich interessant, dass Bill Elder das aufnimmt, weil das für Ende der 40er schon eine sehr, sehr deutliche, also sozusagen den Comic sehr deutlich genutzt für eine Kritik an kulturindustrieller Produktion ist. Also es ist fast schwierig, bösartiger zu werden. Wir reden hier von einem Kinder-Comic-Heft, also Walt Disney Comics and Stories. Und das wird sozusagen von Bill Elder zitiert und macht damit quasi diese ganze Reihe von, es gibt sozusagen keine Ursprünglichkeit der Comic-Linie. Die Comic-Linien bestehen daraus, dass sie immer wieder gezeichnet werden, von allen möglichen Leuten gezeichnet werden können. Und das ist sozusagen die Tradition, mit der Spiegelmann erstmal dann den Holocaust erzählen wird. Das ist nicht unwichtig. Und die Leute, die das aus Spiegelmanns Kontext explizit gemacht haben, sind die Air Pirate Funnies, die unter dem schönen Slogan "Die Linie gehört uns" Mickey Mouse nachgezeichnet haben. Durchaus mit so einem gelegentlich pubertären Humor. Hier sind so zwei Säcke mit Hanf auf dem Flugzeug. Das ist eine Geschichte von Floyd Gottfriedson, die hier angespielt wird. Tatsächlich auch mit so klaren "I'm Mickey Mouse" and "I am the American Dream". Und das ist, wird dann immer sozusagen so auch nochmal in seiner Sexualität ausgestellt. Also das ist dann nochmal sehr deutlich. Die haben sehr viel Ärger bekommen von Disney, wie man sich vorstellen kann. Ich glaube, der Prozess hat sich 10 Jahre hingezogen. Das ist von 72, glaube ich auch. Und es gab dann einen Prozess natürlich, so Frage, also das gibt eine spätere Zeichnung, wo dann hier nochmal darauf hingewiesen wird, dass die Air Pilots with great precision and accuracy took too much of the original when effecting their parody. Some says the court is okay. No one including the court is sure how much is some. Und dann wird eben nochmal, das ist so Scherze gemacht, also die Mini hat jetzt 5 Finger, die haben aber nur 4. Ist dieser Rattenschwanz Sam, sind die Gesichter, also es ist tatsächlich, und das Aufregende ist ja, dass im Prinzip die Air Pirates da realisieren, was Comics erstmal immer schon tun, nämlich im Prinzip zu zeigen, dass über die Reproduktion eigentlich das sozusagen das Prinzip des Originals, was in der Kunst ja doch recht wichtig war lange Zeit, komplett nicht irrelevant wird, aber doch sozusagen durch so eine Zitationsweise in Frage gestellt wird. Und durch zwei Dinge, also wenn man so möchte, durch viele Bilder und eben durch die Möglichkeit, also durch die Standardisierung von Bildern. Und das führt natürlich zu ganz vielen möglichen Aneignungen. Ich zeige jetzt als letztes in diesem kurzen sozusagen Aufriss, in dem Maus sozusagen, finde ich, immer zu lesen, ist ein Comic, den Spiegelmann definitiv nicht kannte, der aus dem Jahr 1942 ist, von Horst Rosenthal. Einem Deutschen, von dem wenig bekannt ist. Man vermutet, dass er in der Werbegrafik gearbeitet hat, der in Gürs war, in dem Internierungslager in Südfrankreich und dann nach Auschwitz deportiert wurde. Und dort aber Gelegenheit hatte, ein Heft zu zeichnen, dass das nicht vernichtet wurde. Das heißt, Mickey in Gürs hat 15, 16 Blätter, in dem er die Geschichte erzählt, wie er eben verhaftet wird. Es gibt dann ein Verhör, was den tollen Namen der Mutter, ich habe keine Mutter, wie keine Mutter, Name des Vaters ist dann eben Walt Disney und dann als er Nation fragt, sagt er, ich bin international und dann wird er natürlich nochmal gefragt, ob er Jude sei und er kann aber mit dieser Frage eigentlich nichts anfangen und kommt dann, das ist, finde ich, eigentlich recht, recht interessant, wie er dann sozusagen so ein Mickey Mouse als Detektiv-Idiom aufnimmt, wo dann eben sowohl mit dem Vergrößerungsglas, die Essensportion untersucht oder eben das ist eine ganze Reihe von Bildern, wo Mickey mit so einem Fragezeichen in diesem Lager reinkommt und einfach nicht versteht, was das für eine Welt ist. Und im letzten Bild dann tatsächlich nach Amerika, sich nach Amerika träumt, also sozusagen hofft, dass es dass das Lager Gurs einfach ausradieren kann und sozusagen dann ins Land der Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit auswandern kann, was eben Horst Rosenthal nicht beschieden war. Und Maus ist sozusagen, also kann man sagen, ist quasi, nimmt diese Momente auf und man kann eben durch diese Zitation das sozusagen als verschiedene Masken verstehen und er nimmt quasi auch dieses, also reflektiert dieses Maskenhafte und verschiebt es aber, dass wäre meine These, historisiert es, wenn man so möchte, in Bezug auf die identifikatorischen Machtverhältnisse des, des Holocaust. Und das wäre sozusagen, dann hoffe ich, dass wir kurz, also dass er sozusagen nochmal hier an einem Bild einer Seite ganz gut zeigen kann, wo der Vater von jemandem erzählt, der darauf besteht, dass er Deutscher wie die der Wachmann sei. Man sieht den polnischen Kapo, das ist der mit dem mit der Schweinemaske. Und wir haben dann zwei Bilder, die sozusagen von der Geste identisch sind. Und Spiegelmann fragt seinen Vater, ob der eben wirklich deutsch gewesen wäre. Und der Vater sagt, wer weiß es. Und entscheidend ist, dass Spiegelmann in der Darstellung, quasi in der historischen Darstellung, darauf insistiert, dass der Mann als Jude, also mit einer Mausmaske, in Auschwitz ist. Und wenn man so möchte, kann man den Sprechakt I'm a German like you natürlich als Versuch dieses Menschen verstehen, alle davon zu überzeugen, dass er dieses Mausgesicht nicht trägt, sondern, wie dann Spiegelmann es zeichnet, eben ein Katzengesicht, also eine andere Identität hat, als die ihm zugewiesen wird. Und damit zeigen diese Gesichter aber eben gleichzeitig eben nicht nur sozusagen Identitäten im Sinne von sozusagen Identifikation von einem selbst an, sondern eher Identifizierung von außen. Also denn im letzten Bild ist deutlich zu sehen, dass er dann als Jude in Auschwitz ermordet wird. Und das heißt, was sozusagen dieses kurze Beispiel zeigen wollte, ist eben, dass in diesen, oder gibt es sozusagen eine Reihe anderer Beispiele in dem Comic, quasi immer die Frage des Machtverhältnisses mit thematisiert und mitgedacht wird. Und das ist ganz kurz, also das wäre sozusagen, wo ich eben überhaupt diese Machtverhältnisse in Bezug auf den Holocaust zu erzählen und auch den Holocaust als so ein Machtgeschehen zu verstehen. Das heißt eben und damit meiner Meinung nach auch zu aktualisieren, also in der Gegenwart sozusagen, oder zu vergegenwärtigen ist eigentlich das genaue Wort. Dass wir sozusagen erstmal so einen Ort der Reflexion geschaffen zu haben, das wäre für mich das, was du sowohl politisch als auch eben auch das wirklich Besondere an diesem diskursiven Ort ist. Wenn wir so einen bekannten früheren Comic jetzt schon hatten in deiner in deinem Ritt durch die Underground-Comic-Geschichte nach 45, dieses Master Race, was du gezeigt hast, da war ja tatsächlich die Situation in der U-Bahn, die eigentlich mit aus einer deutlichen Perspektive aus den 50ern erzählt, die sowas wie kurze Flashbacks hat oder sowas und so die Erinnerung an den Holocaust oder eben so an ich weiß, ist es Bergen-Belsen oder Buchenwald? An Buchenwald hat als Szene. Genau. Während es dann bei Maus ja tatsächlich zwei Ebenen gibt, die erzählt werden. Oder? Also dass man sozusagen die Erzählung hat. Genau, das nimmt Maus eigentlich vom Master, übernimmt Maus vom Master Race. Okay. So. Und nur dass die Rückblicke komplexer sind und natürlich die Gegenwart auch komplexer ist. Aber interessanterweise genauso fiktiv wie in Master Race. Also das ist sozusagen das wichtig, dass man das versteht, dass in Maus die Rahmenhandlung meiner Meinung nach das Fiktivste ist. Also es gibt natürlich einen autobiografischen Anlass, also Spiegelmann hat seinen Vater besucht, er hat ihn zum Holocaust befragt, aber wenn man genau schaut, wird man sehen, dass es im Winter beginnt, im Winter endet. Das heißt, es ist genau so ein Zyklus von einem Jahr. Es ist völlig, also wenn man sich die Transkripte anschaut, wie die mir auf dieser DVD, diesem Metamaus beigegeben sind, also wenn man die durchliest, stellt man fest, was zu erwarten ist. Die Erinnerung ist keineswegs, die fängt nicht chronologisch an, auch wenn eine Maus hat natürlich so ein paar chronologische Verschiebungen sind, aber es ist eben dieses komplett Durcheinander und der Vater kommt immer von einem Moment auf den anderen. Es gibt man muss immer sehr ausführlich, also Spiegelmann fragt ausführlich nach, das heißt, Spiegelmann ordnet quasi die Erinnerungen des Vaters in eine Chronologie, was ein unglaublich gewaltsamer Akt eigentlich ist, wenn man das also sich genau anschaut, das weiß er auch. Und das ist aber tatsächlich wichtig, weil genau durch diese Fiktion dann tatsächlich natürlich die Geschichte erzählbar wird. Also oder überhaupt, also das wäre sozusagen, Spiegelmann hat selber mal gesagt, naja, er hat natürlich auch überlegt, ob er das alles sozusagen eher sozusagen an den Zeugnissen des Vaters hält und fand das aber tatsächlich falsch, weil er dann sozusagen die Konzentration auf die Überlebensgeschichte selbst verlieren würde. Und dann wäre es eben eher um den Erinnerungsprozess selbst gegangen. Aber vielleicht kannst du sogar noch ein paar mehr Beispiele, also das hatten wir bei dem bei der letzten Veranstaltung, es ist blöd darauf zu verweisen, aber eben auch schon Ähnliches. Also dass allein diese Ordnungsgeschichte, wie Vladek seinen Vater befragt und versucht, ihn eigentlich immer wieder auch zu unterbrechen und irgendwie zu, dann gibt es wieder eine ganze zwei Seiten, wo sie irgendwie weiterhin einkaufen gehen oder sowas und das ist vergessen und dann setzt er fast in Stellvertretung für den Zuschauer, der Interesse hat, sozusagen tatsächlich auch so chronologisch jetzt die Erzählung fortgesetzt zu bekommen, wieder sein Vater in den Stuhl oder ich glaube, er macht da Sport oder ich weiß es gar nicht und sagt jetzt nochmal, okay, jetzt nochmal, beim letzten Mal sind wir da unterbrochen worden, ich würde jetzt aber gern, dass du sozusagen versuchst, meine Chronologie oder nein, dem Wunsch des chronologischen Erzählens, den ich habe, dass er den folgen soll. Aber vielleicht kannst du noch so ein paar mehr, oder ich glaube, wenn die These so ein bisschen ist, dass das Politische dieses Maus tatsächlich auch in dieser ästhetischen Erzählweise zu suchen ist, vielleicht noch ein paar Beispiele bringen oder noch ein bisschen tiefer in die Erzählweise von Maus eingehen? Also genau, ich habe, sie gerade, dass ich hier noch ein Beispiel habe, nur nochmal auch für das Verhältnis von, also dieser Masken, das ist das rechte Bild, ist in der Zeit, wo Anja und Vladek in Polen sich untergetaucht sind. Und wo Spiegelmann Vladek so eine Schweinemaske aufsetzt, das heißt, Vladek kann aufgrund seiner Sprache und seines Aussehens als Pole durchgehen. Das wird auch in verschiedene Situationen getestet, wenn man so möchte. Also er läuft Gefahr, erkannt zu werden, aber er schafft dann, er kommt dann immer aus den Situationen raus. Während Anja ein größeres Problem hat, weil er sagt, es gab eine Jewish Appearance. Her appearance, you could see more easy, she was Jewish. Was natürlich eine Reflexion auf sozusagen den rassistischen Antisemitismus ist. Aber wo trotzdem klar ist, ist eben eine bestimmte Form von Konstruktion. Das ist auch die einzige Szene, wo das so dann nochmal angezeigt wird. Also quasi als so ein Marker spielt eben sonst keine Rolle. Das ist sozusagen das, was die Mausmasken nicht leisten, weil die Mausmasken eben genau schon durch die Mäuse immanent sozusagen diesen rassistischen Antisemitismus miterzählen, also diesen abwertenden Antisemitismus. Links eine Szene, in der wir einen Amerikaner sehen, also die Amerikaner sind Hunde in Maus und der schwarz ist, was darauf hindeutet, dass quasi auch hier quasi Spiegelmann sozusagen Reflexion auf den Rassismus, also die ausgefüllte Kontur, wenn man so möchte, dieser Tiermasken ist quasi, zeigt nochmal einen bestimmten rassistischen Diskurs an, zeigt aber auch zugleich, dass, weil eben alle Tiere nationenweise zugeordnet sind, dass er die Juden sozusagen als eine Nation zwischen den Nationen versteht, oder eben nicht einer, das ist eben genau das, was sozusagen, das dann Klaus Holz, finde ich, sehr, sehr schön gezeigt hat, also sozusagen so was Drittes zwischen den Nationen, das quasi als Konstruktion, als sozusagen Außen der Nationenkonstruktion notwendig ist, quasi um sich herzustellen. Das wird im Maus im Prinzip sozusagen mit einer sehr einfachen Bildlogik argumentiert. Aber das wäre sozusagen das nochmal so als Nachtrag und das andere wäre, wenn man das jetzt sozusagen nochmal ein bisschen vielleicht auf tatsächlich die Erinnerungspolitik, die ja tatsächlich auch in Bezug auf die Frage ist ja so ein bisschen 20 Jahre Maus, was hat das eigentlich, hat das was bewirkt innerhalb des bundesdeutschen Diskurses? Und man muss sagen, fast nichts, oder? Also das wäre vielleicht zu diskutieren. Dabei ist tatsächlich vom Material eine Menge da, nämlich vor allem eine Reflexion darüber, wie der Holocaust überliefert wird. Hier ist ein Bild, also und die Bedingungen des Erinnerns in Maus ist eben nicht die Dichotomie erinnern, vergessen. Also Maus, Spiegelmann sieht in Maus, glaube ich, nicht das Problem, dass Erinnern und Vergessen gegenüberstehen, sondern Erinnern und Vernichten. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das der Holocaust als historisches Ereignis vor allem ja eine Vernichtung ist, die auch ihre Spuren versucht hat zu vernichten. Und also das heißt, die Asche der in Auschwitz vergasten und verbrannten wurde eben in die Weichsel gefahren und in einen anderen Fluss und wurde vergraben und wurde also sozusagen die Spuren wurden beseitigt, es wurden die Akten vernichtet zu großen Teilen. Das heißt, es gibt sozusagen den Versuch sozusagen eine Vernichtung, die sich selbst spurlos macht. Zugleich aber dann ja erinnert wird in verschiedenen Symbolen, zu denen der Schornstein gehört, aber der Schornstein ist tatsächlich, soweit ich das verfolgt habe, eher ein wirklich von Überlebenden verstandenes Symbol, das gar nicht so ein Symbol ist, sondern eine sehr konkrete Erfahrung. Also nämlich, da ist ein Schornstein die ganze Zeit am Brennen, der jeden, der dorthin kommt, meint. und durch den also sozusagen auch jeder geht und wer den Film Die letzte Etappe, Ostasny Etappe von Wanda Jakubowska noch nicht gesehen hat, sollte das tun, weil es das tatsächlich auch da, der ist von 1946 in Auschwitz gedreht und quasi so halbdokumentarisch, sehr stark mit so einer eisensteinschen Montage. Sehr aufregender Film, in dem eben genau das auch als also der Schornstein sozusagen als Motiv gesetzt wird. In Maus ist der Schornstein oft am Ende einer Seite, also wie hier, wo quasi in eine Konstellation gebracht wird mit zwei anderen für die Vernichtung wichtigen Momente, also das Tor von Birkenau und eben die Züge, wobei Spiegelmann hier das umkehrt, die Eisenbahn hat sozusagen nicht zwei Schienen nach Birkenau gab. Das ist kein realistisches Bild, sondern es ist sozusagen ein Bild, das eigentlich zeigt, die Züge kommen von überall her. Also er hat sozusagen, das ist quasi die Rampe, aber nach außen verlagert. Und das wird sozusagen konstelliert mit den Schornsteinen als dem, wie der Holocaust erinnert wird, weil es dann tatsächlich der Schornstein, also die anderen Bilder kehren eben nicht wieder, sondern der Schornstein kehrt wieder hier auf einer Seite, wo es um die Selektion geht und tatsächlich, was hier das Komplex ist, die selektiert wurden zur Vernichtung, sind oben links, während Vladek, der auf der guten Seite ist, nach rechts sozusagen Richtung Schornstein getrieben wird, was aber natürlich eigentlich die Totalität der Vernichtung betont. Also die nach links sozusagen vom Schornstein weggetrieben werden, landen im Schornstein und die nach rechts getrieben werden, haben zwar einen Aufschub, aber der Schornstein wartet eigentlich schon auf sie. Also wo tatsächlich Spiegelmann auch mit so einem einfachen Comicmittel von die Bilder folgen aufeinander tatsächlich dann auch eine quasi sowas wie eine die Situation von Auschwitz mit beschreibt, ohne dass er da ausdrücklich nochmal, das erzählt er sozusagen mit. Auch das ist wieder am Ende einer Seite, sodass tatsächlich das erste ist am Ende einer rechten Seite. Das heißt, man hat auch vor dem Umblättern diesen Moment, dass es sozusagen so ein Erinnerungsmoment gibt. Es gibt dann einen dritten Schornstein, es gibt noch eine Menge andere, also der Schornstein zieht sich sozusagen, also die Vernichtung ist eigentlich ein durchgängiges, sichtbares Motiv. Und es gibt dann, bevor Vladek berichtet, was er von den Gaskammern gehört hat und den Krematorien, dieses Bild, was auch nochmal relativ komplex ist, weil er sagt, for this I was an eyewitness. Und darüber sehen wir den Schornstein, der nicht mehr raucht. Also der Rauch ist im Hintergrund, die Vernichtung geht weiter. Aber der Schornstein hat also aufgehört zu rauchen. Das heißt, Vladek war anders als Mitglied des Sonderkommandos, hat er die Vernichtung selbst kann er die Vernichtung selbst nicht bezeugen. Und entsprechend ist er dann auf den folgenden Seiten auch sind sozusagen das eher so Konstruktionsbilder. Während tatsächlich dann der Schornstein in Spiegelmanns Zigarette weiter raucht, was ein Bild ist, über das man sicher auch länger diskutieren kann. Das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Moment von, dass Spiegelmann so eine Reflexion darauf, dass er mit dieser also in dieser Vernichtung steht. Wir reden hier, Maus ist in der Zeit entstanden, als das, was heute sozusagen geläufig ist, also von Zeugenschaft, von der Shoah Foundation oder auch in Yale, also wo Überlebende systematisch aufgesucht werden und befragt werden, damit Videozeugnisse erhalten bleiben und in künftigen Generationen betrachtet werden können. Das war zu dem Zeitpunkt, ging das erst los. Also Spiegelmann ist einer der Leute, die sozusagen sehr früh, als das, also wusste auch gar nicht, dass es sozusagen auch andere Leute gab, die das angefangen haben, dann betrieben hat. Und das Letzte, wenn man das sozusagen als Reihe sehen will, das ist wieder auf einer linken Seite, ist ein Bild, das sozusagen im Bild des Schornsteins nicht aufgeht, sondern das ist eben in dem Fall aus dem Sommer 44, wo die ungarischen Juden nach Auschwitz deportiert und vernichtet wurden und tatsächlich es so viele waren, dass die Krematorien nicht ausgereicht haben. Sodass die unter anderem auch, so wird hier berichtet, bei lebendigem Leib in den großen Gruben verbrannt wurden. Und das ist ein Bild, wo Spiegelmann schon auch im Verlag verklagt hat, weil die das sehr groß, sozusagen so als Coffee-Table-buchartig vergrößert hatten. Also außerhalb des habe ich eigentlich immer zögert, das auch so zu zeigen. Weil das natürlich ein sehr schwieriges Bild ist. Es ist sozusagen ein Bild, das keine Zeit hat, also es sozusagen einen ganzen Zeitraum benennt, dieser Vernichtung. Und ein Bild benennt, von dem es kaum Zeugnisse gibt. Und tatsächlich sozusagen ein Bild, das aber notwendig ist, weil es eben nochmal einen Teil der Vernichtung zeigt, der erinnert werden muss. Und ich möchte ganz kurz sozusagen als anekdotischer, nicht anekdotisch, aber als so Einschub, es ist in Angoulême, letztes Jahr war Spiegelmann eingeladen als Jurymitglied und auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Präsident des Comic-Festivals dort. Und dann kursierte ein Comic, der Katz hieß, wo alle Katzen, alle Mausköpfe und alle anderen Köpfe, auch die nicht Katzenköpfe sind, durch Katzenköpfe ersetzt wurden. Also ich habe hier das eine Beispiel kurz, um nochmal wie ich finde, dass ich unmöglich daran, also Spiegelmann hat das dann auch untersagen, das ist dann zurückgenommen worden, die Auflage ist eingestampft worden. Und tatsächlich natürlich so das war sozusagen eine Kritik, also hat sich sozusagen so als Kritik geriert daran, dass Maus so eine quasi ein rassistisches Bild oder sozusagen diese Stereotypen bestätigt. Und die Idee dann war es sozusagen, wenn alle Katzen sind, dann ist eben gibt es irgendwie eine Gleichheit, was schon erstaunliche Unverständnis von dem, was im Holocaust passiert ist, von einem erstaunlichen Unverständnis zeugt, was im Holocaust passiert ist. Genau. Und da entscheidend ist, dieses Bild ist sozusagen wichtig, weil es eben natürlich im Holocaust genau um diese Verbrennung geht und das vielleicht sozusagen nochmal als ein Moment, dass der erste Band endet damit, im ganzen ersten Band fragt ja Spiegelmann seinen Vater, wo die Tagebücher der Mutter sind. Der sagt mal, ich habe die verlegt, ich weiß nicht, wo sie sind, ich suche noch mal. Ich habe noch vergessen, danach zu suchen, ich schaue noch mal. Und auf der letzten Seite sagt er dann, erinnert er sich daran, dass er eben diese Papiere verbrannt hat. Und der Sohn bezeichnet seinen Vater, der ja immerhin Auschwitz-Überlebender ist, Dachau überlebt hat, dessen Frau sich umgebracht hat, nennt ihn eben im Mörder. Und das ist aber tatsächlich, und dann sieht man noch so ein bisschen die Zigarettenrauchfahne, die natürlich dieses ständige Feuer. Und das ist natürlich ein sehr unterschiedliches Verbrennen, um das es hier geht. Also das ist sehr wichtig, aber es ist eben entscheidend, was ich eben schon gesagt habe, es geht hier darum, wirklich die Vernichtung zu denken und das nicht zu ermäßigen. Also nicht sozusagen über die Geschichte des Überlebenden so eine, einer kam durch oder eine Heldengeschichte zu erzählen oder irgendeinen tragischen Mordes, wo man eben tatsächlich was irgendwie Heldenhaftes sehen kann. Sondern es geht ganz dezidiert darum, den Holocaust als Vernichtung zu begreifen, als geplante Vernichtung und als diese Vernichtung zu erinnern. Diese Vernichtung, die sozusagen, und das ist sicher eine schwierige Übertragung, aber die natürlich in verschiedenen Darstellungen des Holocaust, die diese Vernichtung verdrängen, sich durchaus fortsetzen kann. Und da würde ich dann sagen, dass das Maus ein sehr starker Einspruch gegen bestimmte Erinnerungspolitiken gerade in Deutschland sein könnte, wenn es denn so gelesen würde. Es ist dann, das sollte man nicht verschweigen, in den USA durchaus von einigen Leuten auch so gelesen worden, dass es erstmal sozusagen, weil es die jüdische Identität in den Mittelpunkt stellt, den Holocaust quasi als neuen Begründungszusammenhang für jüdische Identität verstanden haben. Was ich persönlich aus verschiedenen Gründen nicht plausibel finde, weil ich eben, wie ich angedeutet habe, durch dieses maskenhafte der Figuren eher denken würde, dass das sozusagen als Konstruktion dann auch sichtbar wäre. Und dass keineswegs hier ein Erzähler, also in dem Fall Art Spiegelmann, auch seine eigene Identität über den Holocaust herstellt, sondern der Holocaust wird quasi in Bildern materialisiert, sozusagen aktualisiert und dadurch sozusagen erstmal lesbar, aber genau lesbar an der Stelle, wo die Vernichtung, also das Unlesbare, das Unverständliche, das immer neue Auseinandersetzungen aufruft, das genau nicht tilgen, sondern eben wirklich als und so würde ich immer argumentieren, im Leseprozess auch aktualisierend sozusagen und genau in der Praxis, dass wie gesagt, so wie dann die Seiten gebaut sind, also wo die Seiten sozusagen selber so eine kommemorative Funktion erhalten. Genau. Und ich könnte jetzt noch ganz kurz, aber wenn das nicht zu viel ist, kurz an dieser Seite nochmal zeigen, wie Spiegelmann mit Quellen, mit sozusagen anderen Bildmaterial umgeht. Das ist hier die gesamte Seite von der Seite. Also es ist sozusagen so, dass dieses Bild der Verbrennung das beendet, also sozusagen über die Breite geht und damit natürlich auch so einen Abschluss bildet. Das Bild darüber wird allen sich ein bisschen näher mit dem Holocaust beschäftigt, wird irgendwie bekannt vorkommen, vor allem weil es zwei Bilder zitiert, nämlich zwei von fünf Bildern, die Häftlinge des Sonderkommandos machen konnten und aus Auschwitz herausschmuggeln. Also im Prinzip die einzige Quelle, wenn man so will, fotografische Quelle, neben den Häftlingszeichnungen, die sozusagen nicht von den Nazis stammt. Und das ist für den bundesdeutschen Diskurs wirklich nicht zu unterschätzen, dass tatsächlich der Holocaust in Deutschland bildlich, soweit ich es überschaue, und ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren das nicht mehr mir ganz genau angeschaut, aber bis dahin auf jeden Fall immer in Bildern der Nationalsozialisten erinnert wurde. Die wurden zum Teil dann beschnitten, also dass dann sozusagen die fotografische Perspektive auf die in Auschwitz Ankommenden zum Beispiel nicht ganz so aufsichtig ist, die aber dann sozusagen in der Aufsicht zeigt, dass es dann schon Untermenschen sind, die da fotografiert werden und die auch vom Kontext des Fotoalbums, aus dem die meisten Fotos, die sicher geläufig sind, von der Rampe eben kommen. Es wurde, die wurden nicht aufgenommen, um sozusagen Mitleid zu erregen, sondern zu zeigen, dass es ein rationaler Prozess ist, der stattfindet. Und Spiegelmann bezieht sich auf kein einziges dieser Fotos. Er bezieht sich auf Fotos von den Nationalsozialisten, aber ausschließlich Fotos, auf denen keine Menschen zu sehen sind. Beziehungsweise wenn Menschen zu sehen sind, bleibt er bei den technischen Details und lässt die Menschen weg. Das ist ein einziges Beispiel eigentlich. Alle anderen sind wie diese Quellen von Häftlingen oder eben Überlebenden oder wie hier eben von dem Sonderkommando. Die spiegelt man aber tatsächlich in einem relativ komplexen Verfahren. Also wir sehen, ich weiß nicht, ob das sichtbar ist, die Figur, die sich hier vorne bückt, die ist sozusagen von dem Foto genommen. Die Figur, die hier die Leiche zieht, rechts, die ist gespiegelt von diesem anderen Foto, das aus der Baracke raus gemacht wurde. Die Figur in der Mitte, würde ich sagen, es bezieht sich auf eine Häftlingszeichnung, das ist jetzt nicht notwendig, aber es gibt vielleicht ja auch andere Quellen, aber ich fand das relativ offensichtlich, das ist eine Häftlingszeichnung, in der eben es auch also in einem anderen Kontext tatsächlich, aber eben auch um die Beseitigung von Leichen geht. Die ganze Szene bezieht sich auf eine sehr wichtige Quelle für Spiegelmann, das Buch des Alfred Kantor, das alle, die es nicht kennen, ich Ihnen jetzt sehr zur Lektüre anempfehlen möchte, weil es von 1946 eine der wirklich sehr, sehr spannenden Bildquellen des Holocaust ist, eben weil es keine fotografische Quelle ist, weil es Kantor als Überlebender schon in den Lagern Skizzen gemacht hat, die er oft vernichtet hat und dann aber 1946 in einem DP-Camp eben dieses als Fotoalbum eigentlich angelegt. Es gibt immer so Bilder, wie das hier links zu sehende, die dann sozusagen ganz knapp kommentiert werden. Und Spiegelmann ist eine sehr wichtige Referenz, wie eben auch andere Häftlingszeichnungen. Und worauf ich eben schon angespielt habe, ist die Häftlingszeichnung, also als Zeichnung von denen, die vernichtet werden sollten, spielen im deutschen Erinnerungsdiskurs fast keine Rolle. Also im Bilddiskurs, wenn man sich das anschaut. Es gibt tatsächlich, das Buch von Alfred Kantor ist Anfang der 80er veröffentlicht worden, immerhin. Es gibt gerade in den letzten 10 Jahren doch einige, also der Wallstein Verlag hat einige Sachen veröffentlicht. Also es ist sozusagen, die Lage ist besser, aber es ist längst nicht so, dass diese Bilder als Bilder, in denen wir den Holocaust erinnern könnten und sollten, existieren. Sondern sie sind sozusagen, die Nazis-Fotos, also wenn man schaut, sind dann doch immer diejenigen, die ausgegraben werden. Und das ist, denke ich, also und Spiegelmann macht sehr deutlich, dass das falsch ist. Indem er eben die Bilder verdichtend nachzeichnet. Also wie das hier in diesem Fall ist. Er verdichtet sozusagen diese drei unterschiedlichen Bilder in diesem einen Bild mit diesen drei Figuren. Der Text heißt übrigens "And those were what finished in the gas chambers before they got pushed in these graves. It was the lucky ones. The others had to jump in the graves, while still they were alive. Das ist der Text. Und wenn wir jetzt genau schauen, haben wir sozusagen im Vordergrund diese drei Bildzitate, die sozusagen auch durch den gekrisselten Rahmen sich sozusagen als Zitat anzeigen. Und zugleich haben wir aber auch drei Figuren im Hintergrund, von denen wir nicht so genau wissen, wo sie herkommen. Und von der wir bei der rechts sehen, dass das Vladeks had to jump nochmal mit einem deutlichen, sie wurden reingeschubst, übersetzt, bildlich übersetzt wird. Das heißt, diese drei Figuren, die eben von Vladek erzählt werden, die sind aber bildlich nicht überliefert. Das heißt, Spiegelmann sucht sozusagen, lässt sozusagen die überlieferten Bilder nochmal heimsuchen von diesen drei Silhouetten im Hintergrund, die man wirklich auch erstmal nicht, also die fast ja wie so Staffage da sind, aber gerade bei der Figur rechts durchaus einen sehr deutlichen Kommentar darstellen. Und im Übrigen auch sich lesen lassen als nochmal eine Referenz auf Cantor, der eben in diesem Bild diese Figuren auch so als Silhouetten hat, aber da tatsächlich nur sozusagen als Beobachtende. Und damit wird sozusagen die Frage natürlich, in welchen Bildern denken wir sozusagen oder sehen wir den Holocaust, wird hier sozusagen sehr, sehr genau verhandelt. Also es gibt hier sozusagen keinen, das kann man wirklich für jede Seite von Maus, in der es um die Geschichte des Holocaust geht, sehr präzise nachvollziehen, wie da Bilder verdichtet, verschoben werden, also wo tatsächlich Spiegelmann versucht, eigentlich, man könnte sagen, sozusagen in diesen Verdichtungen und Verschiebungen eigentlich eine Reflexion der Überlieferungsbestände des Holocaust auch durchzuführen. So, und das ist jetzt sozusagen, das war jetzt von mir sehr lang, aber das wäre sozusagen so die zweite, wo ich eben sagen würde, dass eine der großen Leistungen von Maus ist, dass es eben dieses andere Bildgedächtnis gibt, dieses andere Bildgedächtnis lesbar macht und überhaupt tradiert. Also es ist natürlich die Frage, ob diese Tradition gesehen wird, aber der Vorteil von dem Mittermaus, was ja basiert auf einer CD-ROM, die Spiegelmann in den 90ern schon rausgebracht hat, ist, dass er tatsächlich dort zu einzelnen Seiten diese Bilder verfügbar macht und quasi sein Recherchematerial sichtbar macht und damit genau so ein Augenmerk darauf lenkt. Also man muss bedenken, dass das eine Bild hier, was ich eben gezeigt habe, das ist in einer Sammlung, die in Deutschland nie erschienen ist, die ist in Amerika 81 erschienen mit Zeichnungen aus verschiedenen Lagern. Das ist 1981 aufgelegt worden und seitdem nicht einmal wieder. Es gibt dann natürlich andere Sammlungen, aber die Sammlung, die ziemlich vollständig ist und wo wirklich einige Sachen, die ich bisher nirgendwo anders gesehen hatte, ist sozusagen, das ist natürlich gut, dass die erschienen ist, aber es ist eben umso bedrückender, wenn man überlegt, dass diese Bilder zum Teil sehr schwer nur zu bekommen sind. So, also man muss da wirklich dann in die Bibliothek gehen und wissen, dass es diesen Band gibt und so weiter. Und da würde ich sagen, da nutzt Spiegelmann eigentlich den Comic als ein populäres Medium, diese Bilder sichtbar zu machen und erinnerbar. Aber vielen Dank erstmal für die Ausführung. Die exponierte oder doch recht bekannte Stellung von Art Spiegelmann, der er dann häufig genutzt hat, um zum Beispiel mit Raw, eine Zeitung, die immer populärer wurde oder zumindest ein bisschen populärer als sonst jeder Underground-Comic, Position von französischen Comic-Autoren, du hattest Jacques Tati, glaube ich, genannt, populärer zu machen oder sozusagen eigentlich immer so eine Arbeit hatte oder die Arbeit von Art Spiegelmann geprägt davon war, Sachen zu entdecken oder irgendwie zu präsentieren oder irgendwie so ein bisschen populärer zu machen oder aufzudecken. Hat er das selber für Maus eigentlich in erster Linie oder also als beide Bände oder sukzessive, als die Hefte erschienen sind, als beide Bände dann erschienen sind, gar nicht so stark gemacht, oder? Also dieses Metamaus ist erst relativ spät dann entstanden? Ja, es ist gleich 94 die CD-ROM erschienen. Okay. Und zwei Jahre später nach Maus. Und man muss bedenken, Raw, es hat er eingestellt, als das vorletzte Kapitel von Maus dort veröffentlicht wurde. Also das letzte Kapitel ist schon nicht mehr in Raw veröffentlicht und er hat dann auch sozusagen die Funktion von Raw als eben Medium, in dem Maus schon mal lesbar wird, hat dann seine Funktion erfüllt, hat dann eben da aufgehört und selber lange wieder für New Yorker gearbeitet. Also, aber tatsächlich ist hat er mit der CD-ROM, denke ich, und das war damals ja so ein, ich meine, das ist ja so erstaunlich, wie dann technikgeschichtlich, dass ich weiß gar nicht, ob jemand hier im Raum CD-ROMs erinnert. Das ist halt so ein Das ist aber, also die meisten Rechner können die eben auch nicht mehr lesen. Ich bin ganz froh, dass diese DVD jetzt rausgekommen ist, weil ich immer dachte, man muss dann immer irgendwelche so, was, egal. Und tatsächlich hat er, glaube ich, ein großes Interesse daran gehabt, sein also auch die Seriosität seines Ansinns lesbar zu machen. So, das will ich schon sagen, auch wenn da interessanterweise ja tatsächlich bei Erscheinen dann auch keiner mehr Zweifel hatte. Also es ist sozusagen das genau das, was die Verlage alle für Sorgen hatten, hat sich ja genau umgekehrt. So damit sozusagen also auch für Spiegelmann in der Weise in Erfolg verwandelt, der ihm dann ja auch eher ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil er natürlich also sozusagen mit einer Leidensgeschichte seines Vaters dann eben erstmal sein Leben macht, sozusagen. Und das hat er auch oft genug dann thematisiert als eine Frage für ihn. Ich würde sonst, weil, glaube ich, meine nächste Frage ist schon wieder so ein bisschen weggehen würde von Maus tatsächlich, wenn Benny irgendwo weiß, wo dieses Mikro ist, vielleicht die Runde kurz öffnen, wer schon jetzt Lust hat, Fragen zu stellen, vielleicht zu dem schon nach einer Stunde zu dem ästhetischen Verfahren, oder ich weiß, also weiß es nicht, oder direkt zu Maus. Gibt es irgendwie noch Fragen oder Anmerkungen? Nur ganz kurz eine Nachfrage, also siehst du, dass dein Zettel noch wäre das Politische, wäre sozusagen dann eben auch die ästhetische Praxis, diese Bilder im Comic neu zu montieren, oder? Also genau. Das gerade die Mehrschichtigkeit da gezeigt, also das heißt, dass der Comic auch in der Lage wäre, ihm nicht nur Bilder zu übernehmen. Also der Comic nicht in der Lage wäre, Bilder, deren Bestand eher unsicher ist, zu übernehmen, sondern sie eben auch in eine andere Geschichte einzufügen und eben auch sozusagen, wie hier das ja sehr schön sichtbar ist, in so eine Tiefenstaffelung, die eben ja nicht einfach nur eine Wiedergabe ist, sondern eben sozusagen ja, eben eine Konstellation. Eine Deutung, eine Konstellation, in der eben auch das Überlieferungsgeschehen mit reflektiert wird. Also das ist sozusagen, diese Schattenfiguren sind eben nicht überlieferte Figuren. Und werden sozusagen darin aber nochmal erinnert, genauso wie dann das Bild unten eben, das ist eben nicht überliefert. Und das ist sozusagen, der Punkt ist eben der Comic sozusagen mit seinen vielen Bildern, wenn man so will, also seinen Bildserien oder Bildern in Serien, ist natürlich ein exzellentes Medium, um genau Bild Politiken oder eben auch Bildüberlieferungen zu reflektieren. Also weil es genau immer wieder Konstellationen von Bildern gibt, über die dann was dargestellt oder nachgedacht werden kann. Und das ist sozusagen genau die doppelte Ebene. Das ist sozusagen die Montage im einzelnen Bild, aber natürlich dann auch die Montage der Bilder oder die Konstellation, wie ich das eher nennen würde, der Bilder auf der Seite, die dann sozusagen verschiedene Assoziationen zwischen Momenten erlauben, die also sozusagen auch gar nicht so eindimensional oder so eindeutig immer lesbar sind, sondern tatsächlich natürlich dann ganz verschiedene Verbindungen eingehen können. Wir können auch jederzeit in Bildern zurückgehen, wenn dann noch was zu schnell oder zu... Ich habe zwei Fragen. Du hast ja sowas gesagt wie jetzt in diesen letzten Bildern bei Maus, wo so verschiedene, ich sag mal, echte Bilder verdichtet werden und verschoben werden von Spiegelmann. Ist der Comic aber trotzdem eine Möglichkeit, um diese Bilder, die sonst schwer zugänglich sind, an die Öffentlichkeit zu bringen oder ins Bewusstsein zu bringen? Und dann frage ich mich schon, naja, wenn er da aber verschiedene Bilder zusammenschiebt und die sozusagen nicht als Original übernimmt, dann ist es ja eine Verfälschung. Oder ich weiß auch nicht, ob man da so gut von Original und Verfälschung sprechen kann, aber er verändert da ja auf jeden Fall was. Das ist das eine, was ich nachfragen will, also was man davon halten soll. Und das andere ist, ich habe vorhin was nicht ganz verstanden mit dieser Perspektive auf den Schornstein. Und der Schornstein, der so häufig abgebildet wird, da ging es ja irgendwie darum, dass die den nicht sehen können, diejenigen sind, die eigentlich schon vernichtet sind sozusagen, und die anderen sind die, die noch eine Chance haben oder sowas. Also wolltest du damit sagen, dass, weil sie überhaupt noch eine Außenperspektive auf den Schornstein haben, dass sie da noch dadurch noch eine Chance bekommen oder dass das diesen Punkt symbolisieren soll, oder war das Im Gegenteil, die werden sozusagen, sie werden ja beide getrieben, die beiden Gruppen, ne? Und ja, die nach links werden eben in die Vernichtung getrieben. Das heißt, die werden unmittelbar zu Rauch, wenn man so möchte. Also die werden eben in die Gaskammer geschickt. Und die wir im Vordergrund sehen, diese beiden Figuren, also die sozusagen potenziell ja auf Vladek Spiegelmann selber sind. Entschuldigung. Da. Also, diese beiden Figuren, ne, die gehen ja quasi auch zum Schornstein. Und wenn man das unaufmerksam liest, denkt man eigentlich, das sind die Selektierten, die zum Schornstein gehen. Und das ist aber genau umgekehrt. Die werden sozusagen nicht selektiert, die bleiben sozusagen erstmal im Lager. Aber erstmal. Also das heißt, der Schornstein droht als, und das wird sozusagen durch die einfache Montage, dass der Schornstein einfach das nächste Bild ist, der sozusagen wo der Kommentar sagt, okay, die nicht so glücklich waren, die wurden vernichtet. Und das heißt aber, die glücklich waren, sind trotzdem von der Vernichtung bedroht. Und das ist sozusagen wie eine Schließung. Also das ist sozusagen ein bildliches Mittel, wo das, was im Comic eben ständig ist, dass ein Bild nach dem anderen auf das andere folgt, dann quasi so eine darüber sozusagen erzählt, dass erstmal von der Vernichtung alle bedroht sind. Und dass der Zufall des Überlebens, oder dass das Überleben eine Form des Zufalls ist, die Spiegelmann letztlich in Maus rekonstruiert von seinem Vater. Also wo der Vater auch keinen Zweifel dran lässt, dass es eine Kette von Zufällen ist, die dazu geführt hat, dass er nicht im Schornstein gelandet ist. Und das wird hier sozusagen mit in dieser Bild-Logik argumentiert. Die andere Frage ist deshalb sehr interessant, weil es natürlich man sagen kann, also ist natürlich wirklich die Frage, kann man von der Verfälschung sprechen? Ich werde mal kurz vorgehen. Verzeihung, dass das jetzt hier so ein bisschen. Hier sehen wir, ich hoffe, das ist sichtbar. Sehen wir ein Bild aus dem Comic, kann ich nochmal kurz zeigen, von Pascal Croci, der heißt Auschwitz. Und da sehen wir, dass das Foto relativ, das eine Foto recht genau nachgezeichnet ist. Es ist auch gespiegelt tatsächlich. Und es wird hier in so eine Narrationshandlung gebracht, die fiktiv ist. Der hat auch mit Überlebenden geredet und hat deren Geschichte auch genommen. Aber tatsächlich ist dann, also man sieht hier so richtig Dialoge. Wie viel sind es noch? Und ich persönlich finde, in Maus sozusagen ist der konstruktive Charakter offensichtlich. Und zwar deshalb, weil die Bilder immer wieder, dadurch, dass sie von der Gegenwart in die Vergangenheit gehen, sich und auch es immer wieder Thematisierung gibt, also wo Spiegelmann sich fragt, wie zeichnet er das, wie kann er das machen, sozusagen in ihrer Konstruktion sich nicht verbergen. Das ist offensichtlich, dass es Bilder sind, die eben, wo quasi auch Spiegelmann im Zeichenprozess etwas nachzeichnet und das eben, wie ich das nennen würde, eben Verdichtung, also was ein psychoanalytischer Term für den Traum ist, also eine Verdichtung darstellt, in der eben so eine Durcharbeitung stattfindet. Hier wird es zitiert und meiner Meinung nach komplett entleert, also enthistorisiert, nämlich als ein verfügbares Foto der Erinnerung des Holocaust. Das Foto ist aber so nicht verfügbar. Das ist ausgesprochen aufwendig und wen das interessiert, das kann ich auch ausgesprochen empfehlen, ist von Didi Übermann Bilder trotz allem. Das ist ein ganzes Buch über diese Fotografien des Sonderkommandos. Und in Spiegelmann würde ich ihm behaupten, und das muss man natürlich, das ist sozusagen eine längere Argumentation, glaube ich, aber würde ich behaupten, dass dieses Überlieferungsgeschehen auf die eine oder andere Weise in den Zeichnungen mitreflektiert wird. Und hier wird überhaupt kein Überlieferungsgeschehen reflektiert. Sondern das ist auch tatsächlich so, der Aufhänger hier ist, dass zwei Leute sich im Jugoslawienkrieg wieder treffen, die beide Auschwitz überlebt haben und sie erzählen sich dann gegenseitig über ihre Lebensgeschichte. Aber es gibt überhaupt keine Wechsel. Also es ist sozusagen nicht so, dass der Ort der Gegenwart, von dem aus erzählt wird, außer am Anfang und am Ende nochmal oder einmal zwischendrin, wo sie sozusagen die eine Geschichte zu Ende ist und dann die andere Geschichte erzählt wird, dann sozusagen thematisiert wird und damit sozusagen die Konstruktion als Konstruktion sichtbar wird. Und vor allem, dass wir sozusagen hier in eine Konstellation gestellt wird, wo diese Grube eher an Bilder der befreiten Lager erinnert. Also zum Beispiel Bergen-Belsen, wo es eben genauso Fotos von Gruben gibt, die auch eher von oben aufgenommen sind, wo dann eben ausgemergelte Menschen tot liegen. Meiner Meinung nach deshalb immer ein problematisches Bild für den Holocaust, weil es eben nicht die Vernichtung erzählt, sondern den Zustand der Lager bei der Befreiung. Das ist ein historischer Moment, sicher der sehr wichtig ist und der auch sicher erinnert werden sollte, aber als Bild für die Vernichtung der Juden nur bedingt, also und dann den Versuch, das spurlos zu machen, eben nur bedingt gilt. Also andersrum formuliert, würde ich immer unterstreichen, dass Sobibor und Treblinka, also Orte, von denen fast nichts existiert, sehr zentrale Orte in dem Gedenken an den Holocaust sein müssen. Genau, weil nichts existiert und weil sie sozusagen den Charakter dieser Vernichtung sehr präzis erinnerbar machen. Und das ist aber nicht Kocis Interesse. Kocis Interesse ist, eine Geschichte zu erzählen. Also so, das, und das ist eben meiner Meinung nach der Unterschied zu Spiegelman, dem es eben um eine Vergegenwärtigung und eine Materialisierung geht. Also eine Materialisierung, in der sozusagen im Nachzeichnen das Material, wenn man so möchte, geborgen wird. Also ich hoffe, das ist ein bisschen, also das wäre sozusagen, also deshalb, das heißt nicht notwendig, dass jetzt man direktes Zitat, also alle direkten Zitate immer doof sind. Da zeige ich nochmal kurz ein Beispiel, das wahrscheinlich auch nicht so geläufig ist. Das ist hier Dave Sims Judenhass, das ist 2008 erschienen, schmales Heft, in dem eben, wie ich finde, ganz interessant die Bilder oder Fotografien aus der von den befreiten Lagern sozusagen im Detail nochmal nachgezeichnet werden. Und tatsächlich, also das gelten ja so gerade in Deutschland immer als Schockbilder. Es wird ja immer behauptet, dass die Deutschen davon schockiert gewesen wären, also von diesen Bildern, weil das eben so grausame Bilder sind, was sie ja sind. Man muss aber bedenken, dass die deutsche Bevölkerung zu dem Zeitpunkt ja schon noch ganz andere Bilder gesehen hat. Und der Schock, glaube ich, eher daran liegt, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden konnten, dass diese Menschen, diese Leichen gab. Und Dave Sim nimmt diese Fotos und fängt eben an, die sozusagen nochmal genau im Detail sozusagen sich zu fragen, was sehen wir da eigentlich? Also was sehen wir da für Tote? Was ist sozusagen deren und diese sozusagen in der Wiederholung, also quasi die gesamte Narrationslogik, die erstmal in so Bildserien ja gerade im Comic sozusagen etabliert wurde, die sozusagen aufzuheben und es wirklich nur noch als so eine mit ganz feinen Differenzen quasi durch diese Bilder durchgeht. Und das sozusagen begleitet von Zitaten, von antisemitischen Zitaten durch die Geschichte, mit zum Teil sehr, sehr merkwürdigen Wendungen. Also es wird zum Schluss die Rede von Papst Johannes Paul II. Zumindest in Teilen abgedruckt. Und man sieht auch mal ein Bild vom Papst in Jerusalem, also die er in Jerusalem gehalten hat. Und wo die historisch sehr wichtig ist, aber wo man trotzdem nicht genau weiß, was Dave Sim da geritten hat, den Comic so enden zu lassen. Aber tatsächlich fand ich das als Technik, also so ein Versuch, sich nochmal dem Holocaust zu nähern, und zwar, wo klar ist, es gibt sozusagen für jemanden wie Dave Sim, ein Kanadier, der eben auch so aus dem Independent-Comic kommt, der arbeitet sich dann sozusagen durch diese Fotos so durch. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine kurze Frage zur Rezeptionsgeschichte von dem Comic. Und zwar hast du ja gesagt, dass Maus in verschiedenen Momenten an den Underground anknüpft, der Comic-Underground in dem Maskenhaften und dem Infragestellung von Originalität und Zitate aufnehmen. Und ich bin kein Comic-Experte, aber ich habe eher den Eindruck, so wie ich Maus kenne, ist es für mich das Beispiel für die Anerkennung von Graphic Novels im Mainstream oder so. Mhm. Vielleicht kannst du ja was sagen dazu über die, also wo Maus da steht in der Diskussion zwischen Underground und eher nicht Underground. Und dann die zweite Frage, also einen anderen Punkt, den ich spannend fand, den du erwähnt hast, ist quasi die Allegorie oder das Bild der Maske, der Mausmaske, was es bedeutet, ob es denn die jüdische Identität als allgemeines meint nach dem Holocaust, oder wie du das behauptest hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher den Antisemitismus als Zuschreibung. Gab es die Diskussion nur in Amerika oder gab's die, ist die hier auch so geführt worden? So? Ist das, ja. Also Maus ist übrigens natürlich ganz straight in der Underground-Tradition, weil Spiegelman schon ein bestimmtes Tabu bricht. Also nämlich, was ich persönlich immer, also das ist dann im Feuilleton natürlich auch entsprechend rauf und runter diskutiert worden. Ich fand es immer falsch, weil ich selbstverständlich finde, dass Spiegelman das im Comic macht und er selber auch. Aber natürlich ist es schon erstmal das Tabu zu sagen, ich kann den Holocaust im Comic darstellen, was für die meisten Leute erstmal ja ein komisches Medium ist. Und was er dann tut, ist ja die Ästhetik des Comics, wie ich sagen würde, zu formalisieren. Also das Parodistische quasi so zu formalisieren, dass es eben als Geschichtserzählung einerseits taugt und andererseits als, und da sind wir bei der zweiten Frage, als Reflexion von Identitäten. Also man so möchte, die Performativität von Zuschreibung von Identitäten, also was ja auch Selbstdefinitionen sein können, auf jeden Fall die ganze Performativität dessen in den Masken auszustellen, also die sozusagen genau natürlich zur Projektion einladen, also und sozusagen sie selbst reflektieren natürlich den Antisemitismus einerseits, weil sie Mausmasken sind, also so Tiermasken und darüber, zum anderen aber auch, weil sie eben quasi so einen Projektionsmoment haben, dass man anfängt, andere Sachen dahinter zu sehen. Also so, sozusagen, und das quasi ist das, ob das dann das nur Menschliche oder was auch immer. Oder eben das war das Blut, das sozusagen genau diese Maske begründet, also irgendeine essentielle Einheit, die dann sozusagen das System der Masken erklärt. Und das spiegelt man aber ganz komplett auf die Oberfläche des Comics. Also da gibt es eben keinen dahinter. Also man sieht zwar dieses eine Bild, was ihr gesehen habt, wo man sieht, ah ja, da ist doch ein menschliches Gesicht hinter, aber das ist diese eine Szene. Und die Maske wird interessanterweise in Maus zumindest nie, es gibt diesen Moment der Erkenntnis, ah, jetzt kann ich sie abreißen und dann bin ich endlich nur Mensch, das ist nicht so. Also das wäre ja auch, also wenn man das jetzt nochmal für unsere Wirklichkeit denkt, ja auch etwas seltsam. Also man kann eben die Masken wechseln, wie der Wladek Spiegelman das in Polen macht. Gerade die Darstellung der Polen hat in Polen durchaus einige Irritationen erzeugt und ich meine, dass Harvey Pieker, ein anderer Comiczeichner, auch deshalb Maus falsch fand, also weil er genau dann eben so bestimmte Stereotypen und dann gerade die Polen nochmal so als abwertendes Bild verstanden hat. Tatsächlich ist es erstaunlich, wie wenig eigentlich. Also es wird dann immer, das ist ganz interessant, so ein Feuilleton-Trick, man tut eben so, als ob es total kontrovers ist. Man stellt dann aber fest, man versucht sich einen Überblick zu verschaffen, dann gibt es eben drei Artikel, die das doof finden. Und das ist ja erstaunlich wenig, wenn man überlegt, dass die anderen vielleicht 100 sind. So, also das heißt, es gibt da, die meisten verstehen schon, dass es funktioniert. Und ich bin mir aber bei vielen nicht sicher, ob sie das Skandalon eigentlich, also nämlich ja auch eine Aussage über Populärkultur zu machen und sozusagen rückwirkend zu sagen, guckt euch nochmal die Comicgeschichte an, das ist die Wahrheit des 20. Jahrhunderts. Ist nicht nichts anderes. Das ist diese Form von Stereotypisierung, von Abwertung. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und man kann das zwar mit süßen Tieren denken, aber das ist eben nicht, das ist kein Spaß. So. Und das ist kein Spaß, ist natürlich dann, also exakt die Ambivalenz, wo man eben dann gucken kann. Deutsche Rezeption, Amerika? Das nimmt sich also in erstaunlich wenig. Also die deutsche Rezeption war von Anfang an sehr positiv. Interessanterweise, das ist aber schon spannend, es hat wirklich lange gedauert, bis Maus in Deutschland kanonisch wurde. Und zwar es ist ganz, ganz hübsch, 1989 gab es in der Bundeszentrale für politische Bildung, haben die aufgenommen so ein Hitler-Band, also Hitler von Kahlemann Bedürftig hießen die beiden Autoren, das sind so Bleistiftzeichnungen, Buntstiftzeichnungen eigentlich von Hitlers Leben mit so tollen, so Hitler hat da immer Sprechblasen, der steht dann vorm Eiffelturm und denkt irgendwas, also wo sie sich dann überlegt haben, was so Hitler durch den Kopf gegangen ist oder so. Und das ist eben, hat es geschafft in die Bundeszentrale und Maus erstmal nicht. Ich glaube, inzwischen ist Maus auch von der Bundeszentrale vertrieben, aber es hat wirklich sowas wie 15 Jahre gedauert oder so. Und man weiß, also das war damals, fand ich ein komplettes Rätsel, weil dieser andere Band aus einer Darstellung des Holocaust hat, die wirklich verhältnismäßig unerträglich ist. Also tatsächlich, ich glaube schon, dass das Maus wirklich eine sehr gute Möglichkeit ist, um sich die Geschichte erstmal, also auf verschiedenen Ebenen zu vergegenwärtigen. Und das hat sich eben immer sehr langsam durchgesetzt. Ist auch wirklich die erste Rezeption in Deutschland, ist natürlich schon eine immer mit einem, also ich weiß, dass ihr Feuilleton-Leser denkt, dass das nicht geht, aber wenn ihr euch ihn anschaut, dann werdet ihr sehen, dass es geht. Und das ist genau das, was, das war ja die Stellung auch zur Graphic Novel, was Maus als Diskursort eröffnet hat. Also das ist eben im Comic, und das ist dann tatsächlich durchaus seltsam, dass es eben genau der Holocaust ist, aber vielleicht eben auch kein Zufall, der sozusagen da die Möglichkeit verschafft hat. Es gab ja durchaus auch andere Versuche, die in eine ähnliche Richtung gehen, weil die meisten ein bisschen später sind, also wie Stuck Rubber Baby zum Beispiel, die eben so eine Coming-out-Geschichte erzählen. Und dann muss man aber bedenken, dass Spiegelman, der war 30, als er das Projekt angefangen hat, und so 45, als er aufgehört hat. Der ist jetzt ein bisschen über 60. Und es hat aber sozusagen von der Veröffentlichung von Maus bis eigentlich vor, sage ich mal, 4-5 Jahren gedauert, dass überhaupt tatsächlich sozusagen so ein Phänomen wie, aha, es gibt Bildgeschichten, die nicht seriell, die nicht genrehaft sind und so weiter, die erzählt werden können, tatsächlich, dass das sozusagen irgendwie so ein bisschen, also dass zumindest ein paar Buchhändler verstanden haben, ja, auch noch nicht mal alle. Und ich persönlich, aber das ist natürlich dann die Debatte, also man sieht bei Spiegelman, wenn der sich dazu äußert, sehr gut, und da bin ich durchaus, die Zweifel, dass natürlich genau die Frage ist, was ist eigentlich durch so ein Format wie die Graphic Novel gewonnen? Also hat man dadurch sozusagen eine schärfere Gesellschaftskritik in Bildern? Und da muss man sich natürlich die ganzen einzelnen Sachen mal anschauen und dann wird man feststellen, es ist nicht sonderlich viel. Also ich finde, eine der besten Sachen zum Holocaust, also als ich mich jetzt nochmal vorbereitet habe, ist mir ganz spät eingefallen, da habe ich leider keine Bilder, ist natürlich Walter Moers mit Adolf, ich bin wieder da. Das ist eine Durcharbeitung der deutschen Geschichte, wo ich denke, da werden sehr viele Momente vom deutschen Selbstverständnis getroffen. Wobei das diskutabel ist, weil ich glaube schon, dass der Moers das relativ präzis sieht, sozusagen, das ist wie so eine Süberberg-Parodie. Und das ist aber natürlich keine Graphic Novel, sondern funktioniert ganz anders. Während wenn man dann die verschiedenen Graphic Novels anschaut, also sozusagen müsste man dann nochmal überlegen, was aus der deutschen Geschichte für Bestände da in den Blick geraten könnten. Also es gibt auf jeden Fall wenig, was mir jetzt sozusagen als erinnerungspolitisch tatsächlich dann quasi Maus so durcharbeiten, dass man dann nochmal anfängt hier zu schauen, was sind denn, also was ist zum Beispiel mit der Wehrmacht? Ja, da gibt es auch sicher sehr viele erzählbare Geschichten, die nicht in so einem Lanzer-Format münden müssten. Fällt mir erstmal keine ein. Mir fällt dann eben nur dieses Wave and Smile von Arne Jüsch ein, wo tatsächlich eher so eine, also versucht wird sozusagen so ein bisschen so eine Bundeswehrgeschichte so als Abenteuergeschichte zu erzählen. Also es ist tatsächlich dann so genrehaft. Es wird dann natürlich als Graphic Novel verkauft, ist aber letztlich so eine typische Genre-Geschichte, also von verkannter Held, versucht, verschollenen Freund in Feindesland wiederzufinden. So, also es ist, dafür hätte sich die Graphic Novel nicht gebraucht. Wenn sonst erstmal noch keine Fragen gibt. Alle Fragen beantworten? Nein. Ich kann auch kürzer antworten. Bin ich darum bittet? Das war sonst der letzte Punkt, den Olaf Rahm gerade hatte, kam so ein bisschen auch mit Reinhard Kleist auf, der so bei der letzten Veranstaltung darauf hingewiesen hat, auch relativ bekannter Comic-Autor oder selber Zeichner, dass in den letzten Jahren er schon so ein bisschen den Hinweis hat oder irgendwie auch das Gefühl hat, dass auf den sogenannten deutschen Comic mehr geguckt wird. Und dann haben wir uns damals schon auch, also das Wave and Smile war sogar auch kurz Thema, auch so gefragt oder so ein bisschen unverschämt, vielleicht jetzt nochmal an dich die Frage, Ulle, wenn so Comic-Autoren wie Isabel Kreitz, die ja doch recht viele deutsche Themen dann zum Teil auch illustriert oder annimmt, oder Reinhard Kleist selbst ja auch mit dem Boxer einen relativ bekannten Holocaust-Comic, nenne ich es jetzt mal, gemacht hat, inwieweit muss man sich, oder geschieht das sozusagen bei deutschen Comic-Autoren jeweils bewusst? Bei Reinhard Kleist hat erzählt, es hat quasi auch tatsächlich ein sehr großes Interesse gegeben an dem Fall dieses Überlebenden, dieses Boxes. Aber in welchem historischen Kontext wird sozusagen nahegelegt, den Holocaust als Comic-Thema ans Licht zu ziehen oder so ein bisschen an so einem Selbstbild Deutschland als Aufarbeitungsweltmeister oder so vielleicht sogar mitzustricken, wenn eben auf einmal relativ leicht oder in einer einfachen Form erzählt werden kann vom Holocaust, wie man sich es vorher nie vorgestellt hat oder zumindest vor dem Haus nicht. Nee, das ist ja gar nicht so leicht, vom Holocaust zu erzählen. Also das würde ich schon annehmen, dass sich keiner der Zeichner das leicht macht. Und das Comics sind ein wahnsinnig aufwendiges Medium. Das ist eins der, also das Verhältnis von Zeit, eine Seite zu produzieren, zu dann auch dem Verdienst, ist ja meistens sehr, sehr schlecht. Also das ist also eine der aufwendigsten, also wenn man nicht eben sozusagen Form der Standardisierung sich, wie sowohl Isabel als auch Reinhard Kleist, glaube ich, erwirtschaftet haben, in denen das dann so ein bisschen möglich ist, auch ein bisschen Seiten zu machen. So. Und trotzdem ist dann gerade der Holocaust, glaube ich, ein Thema, nicht so einfach fügt. Ich würde da auch, also das ist eine schwierige Frage, weil es gibt einfach ja viel zu wenig, um das symptomatisch zu nehmen. Also zu sagen, okay, das ist jetzt so Isabels die Sache mit Sorge und die im Zweiten Weltkrieg spielt, aber den Holocaust eigentlich fast nicht thematisiert. Und von Rainer Kleist, der Boxer, sind sozusagen wie so ein Trend. Ich sehe eher, das ist so ein Trend zu, man kann überhaupt historische Stoffe erzählen. Und was man dann, finde ich, in Deutschland eher merkt, ist, dass der eigene Ort, von dem aus erzählt wird, dass der augenscheinlich keine Rolle spielt. Also in dem Boxer spielt ja, dass Reinhard Kleist diesen Comic zeichnet. Der kommt nicht vor. Isabel kommt indirekt vor, weil sie dann eben so Einschübe hat, die so semi-dokumentarisch sind, wo klar ist, als ob sie sozusagen die ganzen Leute selber befragt hätte und damit sozusagen indirekt, aber auch sehr sozusagen indirekt. Das heißt, was Spiegelmanns Leistung ja eigentlich ist, oder eine seiner Leistungen, nämlich sehr präzis zu sagen, das ist hier mein historischer Ort und ich zeichne einen Comic, der bei allem, was ich auch noch tue, unter anderem erstmal zeigt, also meine Auseinandersetzung dokumentiert und Medium ist, wo ich versuche hier mit einer Geschichte klarzukommen, die als Geschichte, mit der man als Geschichte nicht klarkommen kann. Und dann wird es zwar sozusagen ein sehr lesbarer Comic, aber es ist trotzdem klar, es ist sozusagen nicht, da wird man auch nicht mit fertig, wie dann auch die weitere Werkentwicklung bei Spiegelmann zeigt. Und das ist aber eine Thematisierung, was ich meinte mit Walter Moers, wo ich glaube, der hat sehr genau seinen Sprechort verstanden, wenn er das macht, was er macht. Und das funktioniert aber eben ganz anders. Und dass tatsächlich das finde ich sozusagen eher eine Debatte wäre, wie dann eben man in Deutschland eigentlich sowas erzählen kann. So, also wie man sich sozusagen auf die Geschichte beziehen kann als ein Vernichtungsgeschehen, dessen Wirkung ja ganz unterschiedliche Fortsetzungen gefunden haben. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, also gerade wenn man die bundesrepublikanische Geschichte sich anschaut, aber auch die Geschichte in der DDR, ist ja jetzt nicht so, dass das mit den Aufarbeitungsweltmeistern ist ja nicht von vornherein gegeben. Das fängt ja auch erst an, als so die wichtigsten oder auch die Verjährung einfach weit genug fortgeschritten ist, dass man dann das auch mal thematisieren kann. Also das muss man ja schon deutlich sehen. Das ist, hat nicht so viele, also also es hat die Prozesse in den 50ern, 60ern gegeben und es hat danach auch Prozesse gegeben. Aber es ist dann sozusagen, also gerade als gesellschaftliche Thematisierung zu einem Zeitpunkt, wo das, und die Thematisierung heißt ja auch in erster Linie, wir können wieder Krieg führen, um an Auschwitz uns zu erinnern. So, also das ist ja die Bedingung des Gedenkens. Also deshalb würde ich dann denken, das sind sozusagen, dann werden ja alles fragen. Das ist interessant, dass das zum Beispiel auch bei Arne Jüsch so eine Ebene von, was ist die Bundeswehr eigentlich für eine Institution in einer Gesellschaft, die mal eine Wehrmacht hatte, die einen Vernichtungskrieg geführt hat, das kommt dann natürlich gar nicht vor. Also so, und das meine ich, aber das ist dann so eher von, man hat dann das Gefühl, es ist eher fast so eine, also man möchte dann lieber als deutscher Comiczeichner beweisen, dass man routiniert Geschichten erzählen kann. Und das ist ja schön und gut, also das ist besonders, das wird auch wahrgenommen, sicher. Also ich war neulich in Frankreich, habe wirklich sehr viele, es war überrascht, wie viele deutsche Comics tatsächlich im französischen übersetzt und auch sichtbar im Laden sozusagen rumstehen. Aber das heißt in erster Linie, dass das hier man sich sozusagen eine Professionalität angeeignet hat, die jetzt international auch verhandelbar ist, so verhandelt wird. Und das ist, und dafür wird aber erstaunlich wenig mit den gesellschaftlichen Beständen gemacht. Also da finde ich dann eher interessant, wie Arne Belsdorf, der in Babies in Black so eine Hamburgensie so erzählt, dass er sozusagen da allen möglichen Fallen von Klischierung durch eben eine bestimmte Form des Klischeeaufrufens entgeht. So, und da tatsächlich dann eine sehr, sehr präzise Geschichte sozusagen über seine Situation in Hamburg macht, die aber dann sozusagen nicht direkt lesbar ist, sondern sozusagen sehr indirekt. Aber gleichzeitig da sozusagen eine Geschichte, das ist ja eine Geschichte über den fünften Beatle, der dann sozusagen gleichzeitig was in so einer Transformation von Populärkultur als Thema auch gleich miterzählt. So, und damit sozusagen dann tatsächlich auch eine bestimmte Form von Reflexion anbietet. Die Beobachtung, die ich nur hatte, war, aber vielleicht kann man das ja auch nochmal fortsetzen, indem man sich vielleicht in irgendeiner nächsten Veranstaltung vielleicht nochmal nur aktuellen Comics oder Graphic Novels widmet, dass quasi mit der Einkehr der großen historischen Erzählungen oder sowas oder des historischen Stoffes, den sich der Comic annimmt, fast wie so eine Art Entpolitisierung des Comics auch geschieht. Also das quasi, das, was wir versucht haben oder was Olaf Rambo da schon gemacht hat, glaube ich, an mit so ästhetischen Erzählerfahren oder eben gerade diese Reflexion über das Standpunkt, von dem aus der Comic berichtet, dass das ist, wo man dieses politische Potenzial suchen muss und eben scheinbar nicht in dem, was thematisch thematisch vorkommt im Comic. Und ich das Gefühl habe, dass es relativ viele Comics gibt, die eben einfach tatsächlich verflachen. Also zumindest deutsche Comics, die sich eben eigentlich historischen Themen... verflachen tun alle Comics. Das ist sozusagen, Comics sind Oberflächen, die vielleicht durchlöchert sind, aber dahinter ist ja auch nichts. Also da muss man, also das finde ich, da muss man in seinen Kategorien immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Was man viel eher feststellen kann, ist eben, dass ja interessanterweise versucht wird, eine bestimmte Tiefe zu erreichen. Also man versucht dann ja sozusagen eben Charaktere zu erzählen oder Erfahrungen, also alles, was Comics erstmal nicht gemacht haben, also die nämlich auf Serialität, auf Standardisierung, auf Pointen, auf Typen, Stereotypen abzielen. Und meiner Meinung nach, das ist eben, wir haben immer mein Plädoyer, genau deshalb ja exzellente Medien sind, um die gesellschaftlichen Verhältnisse sichtbar und kritisierbar zu halten. Und das wird aber, also genau dieser Bestand, der immer auch heißt, dass man eben eine bestimmte Form von Existenz, die man proletarisch nennen könnte, mit im Blick behält, sozusagen eigentlich durch eher bürgerliche Subjektposition nicht mehr braucht, also meint nicht mehr zu brauchen und damit eben tatsächlich auch anfängt, Kunst zu machen. So, also sich sozusagen in so einem Kunstkontinuum verstehen möchte. Und das kann man ja tun, aber es ist tatsächlich eben wie man einen Spiegel, man sieht, ist das möglich, wenn man dann also sozusagen wie er seine eigene Geschichte kennt und nicht verrät. Also nämlich, man kann sozusagen genau diese Schritte machen, aber das bleibt dann dabei, dass man selber sozusagen über diese Zeichenbestände immer wieder nachdenkt und die reformuliert und sich eben ganz klar da auch dazu eine Position entwickelt. Und das würde ich sozusagen, und das ist in Deutschland natürlich eine ganz andere Geschichte, weil es eben erstmal diese Geschichte von Populärkultur anders verlaufen ist. Also man kann sich gern nochmal, also das rate ich auch immer an, nochmal die Karikaturen aus den 30er Jahren anschauen, die nach 33 entstanden sind und auch nochmal schauen, welche Leute eben 33 alle gegangen sind. Und da hat man eine ganz andere Geschichte und das sind ja alles Geschichten, mit denen über die man sich erstmal vergewissern müsste, wie funktionieren die. Und da ist, glaube ich, dann auch noch durchaus viel zu machen. So, und das wäre aber tatsächlich gibt es ja wirklich einen anderen Bestand, der sozusagen, wenn man dann auch sich das anschaut, ja gerne immer so 1990 als so ein, mit der Wiedervereinigung fängt sozusagen die deutsche Comicgeschichte nochmal neu an, weil man dann plötzlich eben Leute wie Anke Feuchtenberger oder eben auch Attac hat und die sozusagen dann quasi zu sagen, ah ja genau, weil wir keine Geschichte haben, konnten wir sozusagen, und da fängt es dann eher an, auch wo man sich natürlich anschauen muss, wie funktioniert das in Deutschland mit den Graphic Novels als Strategie, und da würde ich dann doch aber annehmen, dass interessanterweise genau die Generation erstaunlich viel Material geliefert hat, wo man erstmal sich, wo sozusagen das nicht so leicht aufgeht.